Ja, schönen guten Tag. Es ist Sonntag und wir werden uns in sonntäglicher Ruhe in dieser Sendung mit der Zukunftswerkstatt Community Media 2020 beschäftigen. Diese Zukunftswerkstatt war bis 2011 auch unter dem Namen Bundeskongress der Freien Radios bekannt. 2010 hat sich dieser Kongress übrigens in Leipzig zusammengefunden, in einer für Radio Blau damals schwierigen Entwicklungsphase, denn Radio Blau war im April 2010 kurze Zeit ohne Frequenz. Bis zum BFR-Kongress im November 2010 hatte sich die Lage immerhin schon dann so weit stabilisiert, dass zumindest nur noch die üblichen Probleme, nämlich hauptsächlich sich eben in Sachsen zu befinden, den Radiomachenden das Leben schwer gemacht haben. Wir hören mal einen kleinen historischen Rückblick. Radio Blau im November 2010. Sachsen ist halt Sachsen. Und Sachsen ist seit 20 Jahren von der CDU regiert, wo es jetzt auch wenig Hoffnung gibt, dass sich da mit der CDU was ändert. Die CDU hat ihre festgefahrenen Positionen. Die Landesmedienanstalt hat eine bestimmte Politik, die sehr stark auf die Digitalisierung setzt, dort Millionen auch in diese Projekte hinein versenkt, wo man nicht so genau sehen kann, was dabei rauskommt. Und die drei freien Radios in Sachsen sind gleichzeitig mit kaum Geld ausgestattet. Also Colorado und Dresden erhält ja gar nichts. Wir bekommen ungefähr ein Drittel unserer Sende- und Leitungsgebühren finanziert. Radio T die knappe Hälfte. Das sind aber wirklich nur ein Teil der Kosten, die wir haben. Den Rest müssen wir selbst aufbringen. Und ich meine, Leipzig ist eine der ärmsten Großstädte. Und die Leute, die hier sind, haben auch wenig Geld dafür. Das heißt, diese Säule steht auf sehr wackeligen Füßen. Sowohl was Geld angeht, was Ressourcen angeht, als auch was die Sendezeiten angeht. Also ich meine, wir sind 49 Stunden die Woche zu hören. Das ist eigentlich kein komplettes Radio. Und da wäre es auch schön, 24 Stunden am Tag zu haben. Wir wissen, dass wir gehört werden. Wir bekommen da auch immer wieder Feedback. Und ich habe vorhin das Radio eingeschaltet gehabt, das normale Radio mal durchgeschaltet. Es ist eine Folter und ich glaube, es geht vielen anderen auch so. Und insofern ist Radio Blau schon als eine Alternative zu diesem Radio, was man sonst hört, auf jeden Fall anerkannt und auch als ein Sprachrohr oder eine mögliche Plattform für Leute, die sonst eben nicht zu Wort kommen, aber anerkannt in der Politik, das sehe ich halt ganz und gar nicht. Ja, jetzt sind wir aber im Jahr 2020 und das bringt auch wieder seine ganz spezifischen Problemlagen mit sich. Einige von diesen Problemlagen kann man auch ganz problemlos an so Geschehnissen wie der gestrigen, ja nur ziemlich schwer erträglichen Querdenken, Corona-Maßnahmenkritik, Demonstrationen festmachen hier in Leipzig. Die Gesellschaft, falls es sowas gibt, scheint sich zu polarisieren. Ein anderes Erklärmodell wäre, dass die Gesellschaft schon immer so polarisiert war und die Sichtbarkeit der Polarisierung sich aber früher auf und unter irgendwelchen Stammtischen, auf Stammtischniveau sozusagen bewegt hat oder am rechten Rand verschiedener politischer Parteien irgendwie integriert wurde. Das natürlich auch beim diesjährigen Bundeskongress der Freien Radios, also der ja besagten Zukunftswerkstatt Community Media, ein Thema gewesen. Dort hat sich das ausgedrückt in Diskussionsveranstaltungen mit Titeln wie »Die Gesellschaft spaltet sich weiter«, »Was machen die freien Radios?« Das war nur eins von verschiedenen Panels, das sich mit solchen Themen und Fragestellungen befasst hat. Der diesjährige Kongress fand übrigens zum ersten Mal im virtuellen Raum des Internets statt, in einer Videokonferenzsoftware namens Big Blue Button, genau gesagt. Das hatte einerseits den Vorteil, dass Menschen, die ihre Stadt nicht so leicht mal kurz verlassen können, auch teilnehmen konnten. Andererseits hat es aber auch so ein paar Nachteile gehabt, dass es der Zukunftswerkstatt Community Media doch auch den Charakter einer Art Klassenfahrt genommen hat, den diese Zukunftswerkstatt vielleicht in der Vergangenheit auch für mich zumindest auch hatte. Ich zumindest habe nämlich die Aufenthalte in Chemnitz, wo der Kongress 2018 war, und in Rostock, wo er dann 2019 war, sehr genossen. Man konnte sich da so schön die freien Radios in so fremden Städten wie Chemnitz oder Rostock mal angucken und konnte auf relativ entspannte Art mit den Leuten von anderen Sendern, auch ja von ausländischen, zum Beispiel österreichischen oder Schweizer Sendern oder luxemburgischen Sendern ins Gespräch kommen. Das war wirklich eine große Vielfalt da, auch an Leuten, die da immer hingekommen sind. Und da hat man dann vielleicht auch leichter mit Leuten mal ein Gespräch angefangen, die eben nicht auf diesen Panels sozusagen das Wort führen. Dieses Jahr hätte die Zukunftswerkstatt eigentlich in Freiburg in Südwestdeutschland, also ganz links unten stattfinden sollen, was nun vielleicht dann nächstes Jahr nachgeholt werden soll. Jetzt wird euch erstmal Marc Westhusen vom Bundesverband der Freien Radios einen kleinen Überblick geben über die diesjährige Ausgabe. Ja, was ist denn so im Angebot dieses Jahr? Die Klassiker, die es immer gibt, nämlich tatsächlich die Perspektiven auf technische Entwicklungen, wie geht es mit Programmausspielsoftware weiter, welche Digitalisierungsschubs gab es in den letzten Jahren, wo arbeiten Leute dran, also die sich durchsetzen. Es gibt Sachen zu journalistischer Praxis, das heißt Interviewführung mit Gästen und so weiter. Es gibt am Samstag Sonntag einen Recherche-Workshop, der den ganzen Tag stattfindet. Und wir kommen aber auch an den Themen nicht vorbei, die sich aktuell so aufdrängeln, würde ich fast sagen. Hätte man gern nicht auf dem Tisch, aber sowohl in Echtzeit als auch im Kongress nicht. Das heißt, Corona ist für uns ein Thema. Wir müssen darüber nachdenken, wie wir die Radios weiter betreiben können, die als Mitmachinstitutionen eigentlich etabliert sind, die tatsächlich auch einen hohen Durchlauf von Menschen haben, die sich in den Radios beteiligen, und wir natürlich trotz alledem gewährleisten müssen, dass das jetzt keine Infektionsherde werden und gleichzeitig die Beteiligung aufrechterhalten. Das ist ein spannender Punkt. Wir müssen darüber nachdenken, inwieweit, oder darüber diskutieren und auch Abgrenzungen schaffen, inwieweit Begriffe, die in den Radios lange Zeit als Selbstverständnis gepflegt wurden, gegen Öffentlichkeit als Beispiel und so weiter, die inzwischen von den Corona-Leugner-Bewegungsleuten benutzt werden und so weiter und so fort, wo die Abgrenzungen dazu sind. Was sind unsere Selbstverständnisse und an welchem Punkt müssen wir auch gucken, inwieweit wir die Debatten, die da in diesen bestimmten Teilen der Gesellschaft geführt werden, im Radio abbilden können, wie wir sie kritisch begleiten können und so weiter und so fort. Das wird auch ein Schwerpunkt sein. Und wir müssen natürlich auch weiter mit der Situation umgehen, dass die inhaltliche Ausrichtung der freien Radios Teilen der politischen Landschaft in der Bundesrepublik Deutschland nicht so gut gefällt. Und das heißt, dass tatsächlich Leute, die öfters im Fokus der Berichterstattung sind, nämlich die sich am rechten Rand der Gesellschaft versammeln und sich dort organisieren, um tatsächlich das, was wir als inzwischen vielleicht zu selbstverständlich demokratischen Umgangsformen hier haben, das in Frage stellen oder angreifen. Und das geht natürlich dann auch darüber, dass teilweise Radios im Sinne der Presse, die ja dann auch als Lügenpresse gelabelt wird und so weiter und so fort, Angriffen ausgesetzt sind. Auch damit müssen wir uns beschäftigen, um in dieser komischen Zeit stabil zu bleiben, ja. Auf die Angriffe von rechts auf freie Radios werden wir vielleicht auch gleich nochmal zu sprechen kommen. Erstmal sei vielleicht an der Stelle noch erwähnt, dass wir beide 1,5 Meter voneinander entfernt stehen und Marc auch hier mit Maske steht. Das heißt, wir versuchen das auch schon ganz gut umzusetzen bei Radio Korax. Mich würde noch interessieren, der Verband Freie Radios vereint ja so fast alle freien Radios in Deutschland. Wie ist das? Vereint er wirklich alle freien Radios in Deutschland? Und wie sieht eigentlich die aktuelle freie Radiolandschaft aus? Ob alle, die sich als freie Radios begreifen, im Verband sind, würde ich nicht ganz so sicher sagen. Es gibt tatsächlich Strukturen, wie zum Beispiel Radio X in Frankfurt Main oder sowas, die eigentlich sowas Ähnliches tun, aber die im Verband nicht drin sind, wo es mal Annäherungen gab, dass er wieder eingeschlafen ist und so die Relevanz wahrscheinlich dann dort nicht so gesehen wurde. Dann war der Verband auch mal eine Zeit lang selber vielleicht auch etwas lahm, ist dann wieder auf die Füße gekommen, schneller geworden und so und aktiver geworden, so dass man jetzt eine ganz andere Performance hinlegt, vielleicht wie vor, was weiß ich, vielen Jahren, wo es noch tatsächlich schwieriger war, kontinuierlich im Kontakt zu bleiben, weil ja die digitalen Austauschplattformen gar nicht so gegeben waren. Kurze Wege, Telefonie und so weiter und so fort. Und die Rundfunklandschaft in der Bundesrepublik Deutschland ist eine sehr unterschiedliche, dadurch, dass das ein föderales System ist, was infolge des Zweiten Weltkriegs, des Dritten Reichs sozusagen geschaffen wurde, heißt es, dass das die Hoheit über das, was an Medien passiert, in den einzelnen Bundesländern liegt. Und dementsprechend haben wir auch so einen Flickenteppich von dem, was möglich ist und wie sich das entwickeln kann. Wir haben von fast nichts mehr in Rheinland-Pfalz bis hin zu tatsächlich relativ gut aufgestellten Szenarien in Hessen und in Baden-Württemberg zum Beispiel. An der Existenz, sagen wir mal, immer knabbernd oder die Existenz immer sichern müssenden Strukturen, das müssen zwar alle, aber es ist unterschiedlich stark ausgeprägt in Bayern, wo es kein progressives Mediengesetz gibt so richtig, wo aber Radios existieren. In Sachsen ist es besser geworden, aber nicht cool. Ne? Wir haben in Schleswig-Holstein im letzten Jahr zwei neue Radios an den Start bekommen, die neu gegründet und auf UKW gegangen sind. Wir wissen, dass in Brandenburg ein bisschen Bewegung drin ist. Da ist gerade Radio Swoopfort, für die ja teilweise auch das Programm von Korax ein bisschen übernehmen. Die kommen demnächst auf UKW. Die haben tatsächlich jetzt gerade einen Zuschlag bekommen. Berlin ansonsten ist immer eher kompliziert, Sachen umzusetzen, was ein bisschen auch an der Größe der Stadt wahrscheinlich liegt. Das heißt, dass es schwierig ist, eine stadtübergreifende Frequenz zum Beispiel zu bekommen. Das ist alles sehr hart umkämpft, weil natürlich auch parallel zu den freien Strukturen auch kommerzielle Anbieter, Anbieterinnen versuchen, auf diesen Frequenzen Platz zu bekommen. UKW ist auch schwer ausgebucht, sag ich mal. Und das Neue, was seit Jahren versprochen wird, DAB Plus, findet so zögerlich statt und ist noch nicht so umfassend präsent, dass es jetzt sozusagen die Entlastung auf diesen Bändern bringt, die es vielleicht möglich machen könnte. Also es ist sehr unterschiedlich. Wir in Sachsen-Anhalt haben ja auch gemessen an anderen Radios eine relativ stabile Situation. Aber was passieren würde, wenn jetzt hier eine neue Initiative sich in einer anderen Stadt gründen würde, die sagen würde, wir wollen Radio machen, das ist auch, eher schwierig würde das sein, vermutlich, weil einfach die Finanzen dafür nicht da sind, um sowas durchzusichern, abzusichern zum einen und zum anderen natürlich, weiß ich nicht, wie es mit den Frequenzbändern aussieht. Also es ist ein Flickenteppich und das ist natürlich dahingehend auch ein bisschen kompliziert, in so einem Verband zum Beispiel dann so Debatten zu haben von teilweise Radios, die eben 25 Jahre, 20 Jahre Praxis haben in guten Strukturen und dann hat man daneben Radios, die tatsächlich die ganze Zeit damit beschäftigt sind, den Selbsterhalt klar zu kriegen. So, dass die teilweise bestimmte theoretische oder organisatorische Diskussionen gar nicht führen können, weil sie die ganze Zeit da im Überlebenskampf stecken. Und das zeigt so auch ein bisschen der Flickenteppich, welche Auswirkungen das hat. Das ist tatsächlich dann die Schwierigkeit innerhalb des Verbandes, diese verschiedenen Perspektiven auch trotzdem zusammenzubekommen und dann eine Situation zu schaffen, die den stärkeren Mitgliedern sozusagen die Möglichkeit gibt, die Schwächeren zu unterstützen. So ist ein bisschen die Idee, ne? In dem Kongress wird es auch um die Digitalisierung von freien Radios gehen. Von der Digitalisierung sind wahrscheinlich auch die freien Radios sehr betroffen. Also sowohl in der Sendesteuerung als auch in Bezug auf virtuelle Gremiensitzungen. Was hast du das Gefühl, welche Herausforderungen die Digitalisierung für die freien Radios darstellt? Oh, Digitalisierung ist so ein, so ein Riesenbegriff, ja, den man so irgendwie oben ans Firmament nagelt und dann soll man sich dazu was einfallen lassen. Das fängt im Prinzip damit an, dass irgendwann UKW als analoges Moment nicht mehr stattfinden soll, sondern nur noch DAB+. Da fängt schon mal so ein Moment an von, soll digital werden. Das geht aber weiter hin zu Equipment im Studio. Na, wie sind wir hier aufgestellt? Inzwischen ist es selbstverständlich, dass wir mit Rechnern, PCs, alles so digital arbeiten. War vor ein paar Jahren noch anders. Wir haben ja auch noch Kassetten zum Beispiel drin stehen. Ich glaube, ich habe meinen ersten Radio-Workshop noch mit Tonbandschneiden gehabt. Also auch da findet eine Digitalisierung statt, aber auch im Bereich der Verwaltung findet. Also es gibt ganz viel. Also ich will einfach nur diese Breite, die Digitalisierung meint, mal aufzeigen. Und jetzt natürlich zum Beispiel gab es nochmal einen richtigen Schub durch Corona, wo dann natürlich drüber nachgedacht wurde oder man mehr gezwungen wurde, drüber nachzudenken, weil die Tools waren ja schon vorher da, wie man im Zweifel Kommunikation aufrechterhält, anders aufbaut, als wie das immer nur mit dem Vis-à-vis-Treffen passiert ist. Hat Vor- und Nachteile. Das Vis-à-vis-Treffen ist gerade schwierig, weil es fehlt, aber gleichzeitig gibt es ja ein paar Sachen, was aufzufangen mit einer anderen Qualität zum Teil. Ne? Ja. Denkst du, dass durch diese Digitalisierung, die ja jetzt, wie du schon meintest, ein sehr großes Feld betrifft, es eher zu einer Abnahme oder einer Zunahme der Zuhörerschaft kommt? Ja, das Thema Verbreitungsweg ist nochmal ein Extrapunkt. Ich würde davon ausgehen, dass es eher eine Zunahme meint. Das hat auch ein bisschen was damit zu tun, wie sich die Radios auseinandersetzen und auch strukturell auseinandersetzen können, wie sie ihre Sachen, die produziert werden und die aus den Radios rauskommen, weiter verbreiten. Ne? Das heißt tatsächlich, was mache ich zum Beispiel nachhörbar? Ist diese Erkenntnis, dass dieses Lineare, ich schalte an, wenn die Sendungen kommen und dann höre ich das und wenn die mir nicht mehr gefällt, schalte ich aus, ist teilweise ein sehr noch praktizierter Ansatz, aber es gibt immer mehr Leute, die sagen, ich höre das, wann ich will. Und das heißt, ich müsste die Sachen on demand zur Verfügung stellen. Das heißt, ich muss eine Mediathek schaffen, wo ich die Sendungen oder Beiträge nachhörbar mache. Und das ist natürlich ein enormer Aufwand, weil im Prinzip nochmal eine parallele Struktur zu bauen, um die Sachen hochzustellen, nachhörbar zu machen und dann auch noch die rechtlichen Rahmenbedingungen zu beachten, nämlich dass es im Zweifel, wenn es um Sendungen geht, nach 7 Tagen wieder depubliziert werden muss, weil ja sonst die GEMA zum Beispiel die Musik moniert, während die andere Sache, die ihr ja selber aus der tagesaktuellen Redaktion kennt, was es auch bedeutet, die Sachen, die in den Magazinen gelaufen sind, zu schneiden, aufzubereiten, ein Bildchen rauszusuchen, einen Text für zu machen und das nochmal online zu stellen, damit irgendjemand bei Radio Quarks auf die Nachhörerseite gucken kann, um das nachzuhören. Auch das zeigt ja, was da eigentlich für Ressourcen drin stecken müssen, damit das funktioniert. Und das ist eine Herausforderung, weil die Strukturen zum Teil so stark nicht sind, das überall leistbar zu machen. Ich würde gerne abschließend noch einmal auf eine Veranstaltung zu sprechen kommen, die auch an dem Wochenende stattfinden wird, nämlich Angriffe von rechts auf freie Radios. Welche Angriffe sind dir da bekannt, beziehungsweise ja, welche Gegenmaßnahmen gibt es auch gegen solche Angriffe auf freie Radios? In diesem Panel explizit meint es tatsächlich um politische Angriffe von rechts außen. Und es gibt verschiedene Praktiken, die das Leben oder das Arbeiten in unseren Strukturen, in den freien Radios verkomplizieren können. Da ist tatsächlich, sind einige Sachen im letzten Jahr aufgelaufen. Es gibt die kleinen Anfragen in Landtagen, wo dann Leute, Parteien irgendwie anfragen, wer macht denn da was und was, wie wird was gefördert und so weiter und so fort, was im Prinzip oft dazu führen kann, dass Akteure, die in den Radios aktiv sind, dann eben mit Namen in Berichten auftauchen und dann im Zweifel von rechts außen wahrgenommen werden können. Es gibt es uns letztens in diesem Jahr passiert, dass Programmbeschwerden massiv gegen uns eingebracht wurden, die sich alle im Nachgang als nicht haltbar erwiesen haben. Aber es war eben eine ganze Reihe von Programmbeschwerden, die meines Erachtens arg an Haaren herbeigezogen waren, mit dem Ziel, uns ordentlich zu beschäftigen. Zum einen und zum anderen natürlich auch, um das Aufsichtsgremium, die Medienanstalt, in Zugzwang zu bringen, sich mit uns auseinanderzusetzen. Was sie auch dann gemacht hat, was dann rechtlich geprüft wurde, mit dem Ergebnis, dass nichts beanstandenswert gewesen ist. Aber es hat bis zu diesem Punkt natürlich erstmal eine Verunsicherung bei uns gebracht. Es hat natürlich auch Arbeit gemacht, diese ganzen Argumente, die da drinnen stecken, sozusagen irgendwie mal zu sammeln, das aufzubereiten und so einzureichen, das funktioniert. Und das der nächste Punkt wäre tatsächlich das, was wir eben auch von vielen Initiativen, nicht nur von freien Medien kennen, die im Prinzip mit Unterlassungserklärungen überzogen werden, um im Zweifel, wenn es mal nicht genau genug war, was auch passiert leider, oder eben auch, wenn es einfach politisch nicht gewollt ist, was da gesagt wurde, dass die auf richterlichem Weg dazu gebracht werden sollen, sowas nicht mehr, bestimmte Inhalte nicht mehr zu verbreiten. Und alle drei Szenarien, die ich beschrieben habe, brauchen einen Umgang, der reflektiert ist, der nicht allgemeingültig definiert werden kann. Man kann sich nur immer in Einzelfällen sozusagen durchhangeln, um festzustellen, was der bessere Weg ist, damit umzugehen, weil die Rahmenbedingungen immer sehr unterschiedlich sind in jedem Land, in jedem Radio und so weiter und so fort. Also man muss immer gucken, was ist passiert, was wird angekreidet im Zweifel, ist das was, wo auch Fehler passiert sind, was ja nicht auszuschließen ist oder nicht. Brauche ich einen Anwalt und so weiter und so fort. Das ist einfach tatsächlich, darauf ist auch dieses Panel ausgerichtet, so einen Erfahrungsaustausch zu machen. Das fertige Handbuch ist Situation A, tritt ein, darauf, deswegen machst du B und C, kommt raus, kann es nicht geben, aber es kann natürlich immer einen Erfahrungsaustausch zu den Sachen geben. Voll drauf, hüpfen also schon wieder, so hoch es geht. gemeinsame Tour nicht auf den Leim zu gehen und immer bei der Hand zu nehmen. Nur wieder Selbstvergewisserung mit dem Schwanz wieder um. So weit sind wir wohl noch nicht, du und ich. Nur wieder Selbstvergewisserung. Ja, jetzt spreche ich mit Katja Röckel von der Hörfunk- und Projektwerkstatt und von der Sendung Miss Pepstein bei Radio Plau. Und ja, sie soll aber berichten von einer anderen Werkstatt, nämlich von der Zukunftswerkstatt Community Media. Dieses Jahr hat die allerdings im virtuellen Raum stattgefunden. Früher hieß sie auch Bundeskongress freier Radios, heute auch immer noch manchmal. Wie hast du denn den BFR-Kongress 2010, der damals in Leipzig stattgefunden hat, in Erinnerung behalten? Ja, das war eine ziemlich krasse Zeit, das erinnere ich noch. Ich erinnere noch, dass es alles sehr eng war, also Corona-Bedingungen wären da nicht umsetzbar gewesen. Ich weiß, wir waren da viel auch in Räumen bei einem befreundeten Verein und so arg viele Veranstaltungen habe ich damals nicht mitbekommen, weil der BFR-Kongress immer in mehrere Familiengeburtstage bei uns fällt und da bin ich immer gar nicht so die ganze Zeit aktiv dabei und kann halt vor allen Dingen meistens auch nirgendwo hinfahren, wo der ist, was ich sehr schade finde, weil das schon ein wichtiger Vernetzungsort ist. Und insofern fand ich es echt toll, dass der jetzt digital war, auch unabhängig von Corona, konnten da viel mehr Menschen teilnehmen, als hätte der in Präsenz stattgefunden. Ersetzt natürlich auch kein richtiges Treffen, aber ich glaube, für viele ist es auch sehr positiv, dass man dann eben auch digital teilnehmen kann. Genau. Dieses Jahr gab es ja auch eine Diskussionsveranstaltung am Freitag zu freien Radios als geschlechtsfreien Orten oder als Orten zumindest, an denen Geschlechterhierarchien nicht so eine Rolle spielen. Ja, was nimmst du da mit aus der Diskussion am Freitag? Ja, ich nehme ja erstmal was mit rein, jedes Mal in diese Veranstaltung, und zwar, dass es wie in freien Radios, die sind natürlich kein geschlechtsfreier Raum. Das war ja so ein bisschen die Frage, die da drüber stand. Und ich selbst bin da schon seit Jahren auch vernetzt, noch mit anderen Flint-Menschen aus anderen freien Radios. Und es gibt auch schon sehr viel Vernetzungsstruktur. Aber dann gibt es halt immer wieder, so wird es auch wieder beim BFR-Kongress, ein neues Panel, wo dann wieder diskutiert wird, warum sind denn so wenig Frauen oder Flint-Personen hier im Radio? Wie viele gibt es überhaupt? Warum sind Strukturen eigentlich nicht paritätisch besetzt? Und was könnte denn passieren, um mehr Frauen fürs Radio machen zu begeistern oder die auch mehr in die Strukturen einzubinden? Und auf der anderen Seite halt auch Inhalte entsprechend geschlechtergerecht zu umzusetzen. Also dass man eben auch zum Beispiel bei der Wahl von Ansprechpersonen für ein Thema oder so darauf achtet, dass man nicht den erstbesten Experten nimmt, sondern auch mal recherchiert, ob man auch eine weibliche Person findet, die was zu dem Thema sagen kann. Das sind alles so Themen, die dann so aufploppen. Und insofern gehe ich immer irgendwie mit dieser Stimmung da rein, haben wir alles schon mal irgendwie besprochen. Und insofern, ja, gehe ich da immer mit gemischten Füllen rein, weil ich auch so eine Angst vor so einer Redundanz habe. Andererseits ist es auch total wichtig, dass Menschen sich darüber austauschen können, gerade auch weiblich gelesene Personen in so einem, ist jetzt nicht direkt ein Safe Space, so ein gerade nicht ein Online-Raum, weil man ja auch gar nicht weiß, wer da so zuhört. Das ist sicher wiederum ein Nachteil, ne, zu dem, dass man da so gemeinsam sitzt in einem Raum. Trotzdem ist es auch wichtig, natürlich sich da erstmal auszutauschen. Genau. Also ein Ansatz dazu sind ja Vernetzungsstrukturen, um eben was zu ändern, überregionale Vernetzungsstrukturen innerhalb der freien Radios, und das gab es auch schon immer und gibt es auch. Aber eine andere Möglichkeit wäre vielleicht auch sowas wie eine Personalstelle beim Bundesverband der freien Radios oder was Ähnliches. Hat sich da irgendwas ergeben oder irgendeine neue Idee ergeben? Genau, also es gibt, zum einen würde ich kurz noch was zu den Netzwerkstrukturen sagen. Die gibt es zwar irgendwie, aber das ist eben keine feste Struktur in dem Sinn. Es gibt mindestens drei jetzt mittlerweile auch mehr oder weniger regelmäßig stattfindende Sachen, die so radioübergreifend passieren. Also am 8. März gibt es oft so eine gemeinsame Aktion, also zum Internationalen Frauentag. Dann gibt es noch den Tag des feministischen Radios, den haben wir vor 3 Jahren mittlerweile schon fast in Zürich ausgerufen, bei einem feministischen Radiotreffen, im Claim the Waves. Und das sogenannte Claim the Waves gibt es jetzt nächstes Jahr in Wien, gab es dieses Jahr in online in Wien. Und das sind so verschiedene Sachen. Dann gibt es noch beim Radiocamp eigentlich auch immer so ein Vernetzungsworkshop-Seminar und beim BFR-Kongress ja auch. Also es gibt immer so punktuell Sachen, die auch wiederkehren. Das sind aber auch, kommen dann oft neue Leute dazu. Welche, die sich schon mal engagiert haben, fallen wieder weg. Und so diese Euphorie, wenn man jetzt auf so einem Netzwerktreffen ist, gibt es ja immer so eine Euphorie, ja, wir machen das jetzt und so, das ebbt dann wieder irgendwie ab, weil sich dann Menschen eben um ihre eigene Sendung kümmern müssen oder um Broterwerb oder was auch immer. Deswegen war so das Anliegen, was dann gestern entstanden, Freitag war es ja schon in dem Panel, die Idee, dass man sagt, es wäre cool, wenn es so eine Stelle gäbe beim BFR, oder eine Person oder eine AG, die quasi diese Sachen auch ein Stück weit koordiniert, die vielleicht auch sowas wie auf Termine achtet, eben 2 Monate vor dem Tag des feministischen Radios halt nochmal alle Radios anspricht, die das so ein bisschen mehr koordinieren und sozusagen, dass es da irgendwie jemanden gibt, der das auf dem Schirm hat, sozusagen, was es alles gibt und an was alles gedacht werden muss. Und letztendlich ist jetzt rausgekommen, dass es sich eine AG gegründet hat aus verschiedenen Teilnehmenden am Kongress beziehungsweise an diesem Workshop. Und ja, wir wollen uns so in 4 Wochen mal nochmal per Online-Konferenz treffen und mal so ein bisschen Bestandsaufnahme machen. Genau, und das andere, was der Vorstand des BFR gestern noch beschlossen hat, nee, nicht der Vorstand, sondern die Mitgliederversammlung, so ist es richtig, wir hatten aus dem Panel heraus auch angeregt oder den Antrag gestellt, dass der BFR sich das Thema Geschlechtergerechtigkeit für 2021 als Schwerpunktthema setzen soll. Das ist dann nochmal eine Verstärkung, sozusagen zu sagen, Leute, das Thema ist wichtig, das ist eine Querschnittsaufgabe für jedes Radio, zu gucken, wie geschlechtergerecht gearbeitet und gesendet wird und produziert wird. Und genau, das unterstreicht dann im Prinzip nochmal diese Wichtigkeit des Themas. Ja, auch bei Radio Blau gab es ja im März sozusagen den Versuch, was zu ändern mit dem Fem-März. Und daraus habe ich so das Gefühl mitgenommen, dass man auch Veränderungen erkämpfen muss, vielleicht zumindest so ein bisschen anstupsen muss. Ja, wie denkst du, wie blickst du darauf zurück? Auf jeden Fall. Also sicher, das muss erkämpft werden, ja, weil das System ist ja nach wie vor patriarchal, selbst wenn in den letzten Jahren da einiges passiert ist. Und sicher auch, wenn wir zur Radio Blau reden, ja auch einige Inhalte dazugekommen sind und das Programm bestimmt diverser geworden ist und auch Personen dazugekommen sind, die sich für feministische Themen engagieren oder aus anderen Perspektiven heraus senden. Das ist schon, da hat sich schon was getan, aber ja, das muss erkämpft werden. Ja, ich glaube aber also sozusagen, es wäre halt schön, wenn auch andere Menschen im Radio, in den Radios, die jetzt vielleicht nicht weiblich gelesene Personen sind, einfach auch sehen, was das für das Radio so als Mehrwert bringt. Also ich wäre jetzt eben dagegen zu sagen, ja, Männer, ich sag's jetzt mal so, müssen sich jetzt damit auseinandersetzen. Das werden die sicher nicht tun, wenn jemand sagt, du musst dich jetzt damit auseinandersetzen. Da suche ich persönlich halt auch noch nach einem Weg, wie man das halt gut transportieren kann. Also wenn ich jetzt von mir ausgehe, dann spreche ich da einfach mit Leuten auch drüber. Und das ist so ein Dialog, der ja immer gelingend sein kann. Also ja. Siehst du denn Verbesserungen seit 2010 oder seit du angefangen hast, bei Radio Blau Radio zu machen? Ja, auf jeden Fall. Also auf jeden Fall, auf jeden Fall. Also rein personell oder rein daran, was für Personen eben neu ins Radio kommen, da nehme ich sehr wohl jüngere Frauen als mich war, die sich da engagieren. Und ich mache auch für die Uni Leipzig so ein Seminar, das nennt sich Feministische Medien. Und da ist der Run auf dieses Seminar, also da werden Radiobeiträge erstellt eben, der ist ziemlich groß und einfach das Thema ist einfach gesellschaftlich da. Deswegen denke ich, ist es auch höchste Zeit, dass in freien Radios sich mal mehr und vielleicht auch mal ausdauernder mit dem Thema auseinandergesetzt wird und das nicht hängen bleibt an den feministischen Redaktionen oder an den Frauenredaktionen, die es ja in nahezu jedem Radio gibt. In der Schweiz übrigens haben die richtig, bei Radio Lora gibt es richtig eine Frauenstelle, nennt sich das. Also da gibt es wirklich eine Person, die eine Ansprechpartnerin ist, wenn eben neue weiblich gelesene Personen Lust haben, Radio zu machen, die aber auch dafür zuständig ist, dass im Programm da Inhalte ausreichend vorhanden sind. Und dieses Jahr gab es ja so einen feministischen Streik in Zürich und da sind die Kolleginnen dort wirklich mit dem Übertragungswagen losgefahren und haben von Gewerkschafterinnen, von Arbeiterinnen, von Menschen auf der Straße berichtet. Das war ein ganz grandioses Programm. Und ja, da sind die uns irgendwie, die Schweizerinnen, ein Stück weit voraus, hatte ich das Gefühl. Naja, es gibt ja auch Sachen, wo sie aus Frauenperspektive durchaus zurückliegen. Ne? Hashtag Wahlrecht. Aber in dem Fall, in Bezug auf freies Radio ist es ein bisschen so. Hast du noch abschließende Worte jetzt? Hast du noch andere Dinge vielleicht aus den verschiedenen Diskussionsveranstaltungen da mitgenommen? Dinge, die dir noch wichtig sind zu sagen? Ja, ich fand auf jeden Fall diese Online-Variante, das war, das war was man vielleicht auch mal überlegen kann, sowas zu implementieren, eben um so einen größeren Austausch halt auch hinzukriegen über diesen BFR-Kongress hinaus. Vielleicht gibt es einfach nochmal vielleicht so ein Mini-Online-Kongress oder so. Ich habe das auch im anderen Rahmen schon wahrgenommen, dass das total hilfreich sein kann, Leute dazu zu schalten, denen es eben nicht möglich ist, 3-4 Tage irgendwo hinzufahren, sei es aus familiären Gründen, Altersgründen, Geldgründen oder was auch immer. Insofern fand ich das als auch echt gut, dass die Pandemie uns dazu gezwungen hat, sich so mal auseinanderzusetzen. Und ich glaube, da sind viele Themen nochmal aufgekommen, die bisher im freien Radio halt auch gar nicht so eine Rolle gespielt haben. Ne? Dieses Ganze auch von zu Hause senden, die Infrastruktur in den Radios, was musste da jetzt geändert werden. Das sind neue Herausforderungen, aber damit verbunden sind sicher auch Chancen. Ja, also vielleicht hatte es nicht mehr so das Gefühl von einer Klassenfahrt im virtuellen Raum. Das war doch immer was, was ich auch wichtig fand, dass man sich persönlich trifft und auch so Gespräche führt. Aber es hatte eine andere Qualität, zum Beispiel die, dass halt Leute teilgenommen haben, die eben sonst vielleicht das nicht geschafft hätten oder schaffen, da eben irgendwo hinzufahren zu so einem Kongress. Ja, und es ist ja auch niedrigschwelliger, einfach zu sagen, ich melde mich da jetzt an und guck mal rein, ne? Ich fahre jetzt nicht einfach nach Freiburg, weil ich halt mal Lust habe, da reinzuschnuppern. Klar kann man das dann machen, wenn man in Freiburg ist. Aber von Leipzig aus ist es doch eine ganz schöne Ecke, bis man da unten im Breisgau ist. Also da ist es halt ganz, ist es irgendwie auf eine Art auch niedrigschwelliger zu sagen, okay, so ein Online-Kongress, ach, ich fahr mal rein, was ich da so für mich rausziehen kann. Genau. Welcher Idiot hat mich geweckt? Ich träum so schön in meinem Bett. Ach, das bist du, das ist nicht nett. Leg dich hin und vergiss die Welt. Die Welt. Das Leben in Cinemaske, das ist all meine Ambition. Horizontale Position ist die wahre Evolution. It's true. CinemaScope, das Leben im Bett. Träume nonstop, Kino permanent. Thank you. Sundays. Die ganze Woche tu ich nichts, am Wochenende erhol ich mich. Träume, Baby, träume mit mir, träumst du von mir, ich träum von dir. Wir tun nur, was uns gefällt, wir vergessen die böse Welt. Und die Welt vergisst uns. Cinemascope, das Leben im Bett. Träumen nonstop, Kino permanent. Cinemascope, Cinemascope. Das beste Format, um mein Leben zu verbringen. Cinemascope, Cinemascope, Cinemascope, Cinemascope. Träumen und Stop. Jetzt hören wir noch Ausschnitte aus einem der Workshops, der Diskussionsveranstaltungen zum Netzwerk Medienvielfalt. Das stellt sich nämlich vor in diesem kleinen Workshop und hat da eben ein bisschen versucht, auch die Geschichte herzuleiten, dieser Vernetzung von migrantischen sozusagen Initiativen in den freien Radios. Ein Vortrag, wie gesagt, zum Austausch von so transkulturellen Netzwerken innerhalb der freien Radios, die eben so seit 2015, 2016 entstanden sind. Und da gehen wir auch gleich hinein in die Geschichte. Wie ihr wisst, am Anfang 2015, die Flüchtlingswelle, gab es in Deutschland halt eine Art diese Willkommenskultur und das hat aber nicht so, danach wurde immer über Flüchtlinge berichtet, dass Flüchtlinge ein Problem sind, als Problem wurden die dargestellt. Und wir als Flüchtlinge beziehungsweise Leute, die uns unterstützt haben, haben uns gedacht, dass wir unsere Stimme in den Medien erheben wollen. Wir wollen zu Wort kommen. Die Leute sollten von uns hören und nicht über uns. Deswegen kam die Idee, dass man dieses Netzwerk aufbaut. Das Netzwerk Medienvielfalt. Also seit 2016 gab es einen Kongress in Hamburg und dann fand das die Geschichte eigentlich schon. Das, die erste Vernetzung war im Jahr 2016 im Herbst und es war bei BFR-Kongress in Halle. Das war das erste Treffen, wo Flüchtlinge sich getroffen haben, sich ausgetauscht haben. Es waren viele Teilnehmer aus verschiedenen Ländern und dann gab es es gab Übersetzung in mehreren Sprachen, in 5 Sprachen. Das war halt in Halle, wie gesagt. Und im Jahr 2017 am Radiocamp am Bodensee haben sich die Leute wieder getroffen. Sie haben nochmal die Ziele besprochen, sich ein paar Ideen ausgedacht und Ziele, die man verfolgen möchte. Es waren 30 von 100 Teilnehmer hatten eine Fluchtgeschichte. Es war eine Mischung die Leute waren aus verschiedenen Ländern, wie gesagt. Und da haben sie sich ausgetauscht und die Ziele besprochen. Dann war 2017 und 18 der Kongress 2017 in Hamburg stattfinden. Also zu mir selber, ich war am Radio, war ich nächsten Tag an diesem Kongress. und war zu mir, also wunderbar. Ja, war das zusammen mit Konferenzen of Media. Wir haben zusammen Mitigationen und mehr Informationen abgegeben und wir haben die Idee gesagt und so weiter. Dann kam am 2018 Februar Stuttgart, Anfang 2018 Februar, dann Radio Camp. Das erste Treffen war das Workshop, das ich glaube, der war das Netzwerk zum Aufbauen und wir haben die Name Colorful Voices entscheiden. Und über Colorful Voices werden wir auch detaillierter später sprechen, beziehungsweise drauf eingehen. Ja, und die waren in Stuttgart, sie waren von verschiedenen Plätzen, von Stuttgart, Tübingen, Kammerfahrt, Luxemburg, Wien und so weiter. Die Ziele waren von dieser Treffung in Stuttgart, dass wir Kommunikation zu haben, gemeinsam gegenseitig Unterstützung auch. Freie Radios aus verschiedenen Städten in Deutschland bzw. Luxemburg, Österreich und Schweiz sind in diesem Netzwerk aktiv. Die sind halt geteilt und das sind halt Gruppen, die junge Migrantinnen sind und auch manche von denen haben schon mal im Bereich Medien gearbeitet, manche nicht. Manche bilden sich aus noch und lernen und sind halt mit dabei aktiv. Colorful Voices, genau, Colorful Voices, manche, das, man muss halt trennen zwischen, also das Netzwerk Medienvielfalt ist das Netzwerk und Colorful Voices ist ein Teil dieses Netzwerks. Und heute haben wir, nicht heute, gestern eigentlich, haben eine neue Webseite für das Netzwerk gegründet. Und vielleicht später mag, denke ich, Chris dazu was sagen. Genau, und wir haben eine Webseite, die heißt Colorful Voices. Da, das ist eine gemeinsame Webseite, die bei der man ihre, also die freien Radios können ihre Beiträge hochladen, beziehungsweise die Artikel und so weiter. Da findet man die Audiobeiträge und die Artikel in mehreren Sprachen. Das ist eine Plattform, die ist sozusagen eine Stimme von Menschen mit Fluchtgeschichte. Und es sind viele Teilnehmer, die ihr Heimatland verlassen haben, damit aktiv sind. Und genau, die freien Radios haben eben die Möglichkeit, die Beiträge hochzuladen. Und man hat auf einer Plattform so viel Content aus verschiedenen Städten, was man aufrufen kann. Und das ist, was diese Webseite besonders macht. Ja, ich habe auch eine Anmerkung, sind die auch die Beiträge, die hochgeladen auf die Web, gibt es Bahn, die übersetzt auch sind, auf Englisch, Deutsch und Arabisch. Beim das Netzwerk, also Colorful Voices, ist das Aus- und Fortbildung für uns ist wichtig. Wie Ala gesagt hat, das Netzwerk bietet die Möglichkeit, den Leuten, dass die einen Workshop besuchen. Zum Beispiel, wenn eine Gruppe bei einem freien Radio Bedarf hat, einen Workshop zu besuchen, übernimmt das Netzwerk diesen Workshop und organisiert solche Workshops. Zum Beispiel, wie man eine Sendung gestaltet, wie man bei der Technik umgeht, wie man halt recherchiert und so weiter, wie Ala schon erzählt hat. Macht eben das Netzwerk solche Fortbildung und Ausbildung für junge Menschen und die haben halt diese Möglichkeit und genau, wir helfen uns gegenseitig, wir lernen voneinander und miteinander. Wenn jemand Unterstützung braucht, kann man eine Gruppe bei einem freien Radio anrufen und auch nach einer Unterstützung fragen. Also schaut ruhig nochmal drauf auf die Internetseiten medienvielfalt.net, wo das ganze transkulturelle Netzwerk da vorgestellt wird, oder auf die Seite colorfulvoices.net, wo auch einzelne Beiträge eben anzuhören sind und nachzuhören sind und wo ihr die auch übernehmen könnt in eure freien Radios, wie gesagt, colorfulvoices.net und medienvielfalt.net, das sind ganz beeindruckende Seiten. Looking down at them, they were looking down at you. You were starched and pressed, they were all disheveled. They were holding hands, they were ragamuffins, and they said, I know we're not fancy, but we're on the same level. And we've got plans, big plans, we're gonna change the world. All you care about is dollars, that doesn't make sense. All you do is hit snooze, watch the news, buy shoes, drink booze, make money feel spent. And day after day after day, it's the same shit. Day after day after day, it's the same shit. Day after day after day, it's the same shit. Day after day after day after day after day. Then you look at them without batting an eye and say, hey little hippie, let your freak flag fly. Why don't you go smoke a bowl in your best tie-dye? Get a tattoo of a dancing bear holding a peace sign. You can talk the talk, but when it comes to real change, aren't you and all your little friends exactly the same? You sit around at potlucks pointing fingers, placing blame, drinking kombucha and eating tempeh. And day after day after day, it's the same shit. Day after day after day, it's the same shit. Day after day after day, it's the same shit. Day after day after day after day after day. If you are judging them while they are judging you, and you think that makes them assholes, maybe you're an asshole too. Do we argue with each other till we both turn blue, or find similarities in what we like and what we do? Yeah, just because someone does not look like me doesn't mean they are a clone or a sheep. Maybe they like their job and they're living their dream, and they love their friends and their family. Yeah, some people thrive between 9 and 5 and feel like they're choking if their neck's not tied. And some people feel as if they're gonna die if their seams aren't straight and their shoes aren't tied. Some people like business, some people like numbers, some people grow organic heirloom cucumbers and only feel free with their hands in the dirt in a pair of old jeans and their favorite t-shirt. Some people feel enslaved when they have a boss. Some people without one feel totally lost. To make this world work, it takes all different kinds. We all have different tastes, different strengths, different minds. So it doesn't make sense to generalize, and it doesn't make sense to judge with our eyes. We need more compassion, we need to be kind. If you open your heart, you might like what you find. 'Cause there are some nice bus drivers, and there's some mean bus drivers, and there's some nice cops in Madison, Wisconsin, and there's some nice teachers, and there's some mean teachers. Just because you have a mean teacher doesn't mean all teachers suck. And no one is nice all the time, no one is mean all the time. Think about what someone's going through, it's making them be mean to you. Like maybe their pet gerbil died and they are really sad inside. Or maybe they got in a fight with someone that they really like. Or maybe they are really shy, don't know how to socialize, they just wanna run and hide. Not saying that it's justified, but if we learn to empathize, their resentments will vaporize. Situations metamorphosize before our very eyes. Then the need to stereotype will become outdated when we realize that everyone is really complicated. We are also complicated. We are also complicated. I am also complicated. I am also complicated. I'm a black mama lactivist, a homo-moaning punk. It's been over a decade since the last time I got drunk. I drive a minivan and I've got junk in the trunk. I think Danny DeVito is a total punk. I like revisiting the shit my therapist helps me remember. Be friends with someone for a long time, still not knowing their gender. I fight for equal rights and I fight for inner peace. I pray to the the dead for the gratitude I need. I've got chickens in my backyard and a little garden plot. I really hate commercials, but I got a slap chop, cause I'm a sucker for a remix. Let me tell you what, by the time that I am finished, you are gonna love these nuts. I'm a little bit pop culture, a lot bit DIY. I don't know the definition of TMI. I write poems about my period, post pictures of my log. If you don't like body functions, you shouldn't read my blog. My husband's a musician from the mountains in France. He wrote me a song, we did interpretive dance, then he knocked me up. Now we have the coolest kid, yeah. Hooking up with him's the smartest thing I ever did. And I feel like I can fly when I'm on roller skates. I get a little high when I eat dry dates. I feel like I'm unloading when I'm loading up the car. I feel like I'm exploding when I'm holding my guitar. I don't understand what numbers have to do with success, or what sales have to do with happiness, unless they're the kind of sales that will carry me to see where my grandma and grandpa are waiting for me. I never thought I'd make it to 25. Now I'm 37 and I'm glad that I'm alive. If I ever need a tour bus, I'm still gonna drive, cause I like looking out the windshield as the world goes by. Looking out the windshield as the world goes by. Yeah, looking out the windshield as the world goes by. Now I'm 37 and I'm glad that I'm alive, and I like looking out the windshield as the world goes by. Ja, jetzt nochmal ein kurzer Ausschnitt aus der Mitgliederversammlung, der auch zeigt, dass der Bundesverband der Freien Radios auch wächst. Da wurde nämlich ein neues freies Radio aufgenommen, Radio Ginseng, das sich speziell an eine ganz spezifische Hörerinnengruppe richtet, nämlich an die über 50- oder 60-Jährigen, also an die älteren Menschen. Und das ist jetzt auch Teil des Bundesverbandes und wurde aufgenommen, aber hört selbst. Hallo, ja, hier bin ich. Schönen guten Tag und danke für den Weg hier rein. Wir sind an dem Punkt, um über die Mitgliedschaften zu reden hier im Verband. Und jetzt muss ich mal ganz kurz gucken, ob ich mir alles rechtzeitig auf den Rechner gezogen habe. Wir haben zwei Punkte hier zu verhandeln. Zum einen gibt es einen Beitrittsantrag von Radio Ginseng. Und damit würde ich jetzt anfangen wollen. Ich hatte ganz kurz schon gesagt, es gab ein ursprüngliches Statut, ein Redaktionsstatut von euch und einen Antrag, und ihr habt das nochmal überarbeitet und beschlossen. Kannst du uns ganz kurz die Änderungen erläutern, was da passiert und warum? Ja, wir haben den Passus gegen Öffentlichkeit rausgenommen, weil er für unsere Zielgruppe schwer zu verstehen ist. Wir haben dafür sozusagen Befähigung zur demokratischen Mitwirkung in der Gesellschaft reingenommen. Okay, vielen Dank. Das ist ja schon ein bisschen das, was wir gestern auch diskutiert haben, was mit den Statuten und so weiter hier passiert. Jetzt würde ich nochmal die Bühne ganz von vorn sozusagen für dich freimachen. Und kannst du eine Kurzvorstellung von Radio Ginseng allgemein machen? Wer seid ihr? Wie viele Leute seid ihr? Und so weiter und so fort. Ja, also wir sind ein Verein, der sich Mitte vorigen Jahres gegründet hat, inzwischen auch Gemeinnützigkeit bekommen hat, auch von der Medienanstalt Berlin-Brandenburg als nicht kommerzielles Lokalradio zugelassen wurde. Unsere Mitglieder sind in der Regel älter als 60. Die älteste ist 87 Jahre alt und ein stilles Mitglied. Ja, unser Ziel ist halt, die Beteiligung von Leuten in dieser Altersgruppe an einer Zivilgesellschaft mit Radio Ginseng zu fördern. Damit fast zwangsläufig etwas gegen Einsamkeit im Alter zu tun. Das sind ja für ältere Menschen die hauptsächlichen Probleme. Hinzuzufügen ist, dass wir so einen Terminus wie Erinnerungstherapie drin haben. Gibt es tatsächlich in der Psychotherapie, wenn Leute sich an etwas erinnern, was in ihrer Jugend schön war, zum Beispiel eine Musik, dann steigert sich die Laune. Also das Wohlbefinden steigert sich, wenn man quasi die Musik seiner Jugend hört. Ja. Wir sind natürlich erstmal im Aufbau, haben jetzt erstmal eine Raumzusage. Dieser Raum wird jetzt renoviert im Robert-Habemann-Haus unseres Ortes Grünheide. Viele kennen Grünheide inzwischen über Tesla. Tesla siedelt sich hier an. Ja, Tesla-Stadt Grünheide. Insofern werden wir vielleicht mal ganz berühmt und kriegen dann einen riesen Zustrom. Ich habe gestern erst wieder einen Mitgliedsantrag bekommen. Also wir werden langsam mehr und richten, wie schon beschrieben, den Raum bis zum Monatsende ein. Dann werden wir wenigstens produktionsfähig sein. Wir haben, weil wir das noch nicht sind, bisher einige Podcasts, ich sage da lieber Radiobeiträge zu, auf unserer Homepage gestellt, sodass wir wenigstens den ersten Eindruck geben zu dem, was wir vorhaben. Im nächsten Jahr wollen wir dann ein Weiterbildungsseminar, also sprechen vor dem Mikrofon, Interviewtechniken, also Allgemeines zum Radio machen, vermitteln über ein Wochenende und dann soll es mit 2 Stunden wöchentlich losgehen. Wir sind also auch intergenerativ aufgestellt. In den letzten Tagen ist eine Technikgruppe entstanden mit Anfang 20-Jährigen. Ich hatte vor 2-3 Jahren mal ein Schülerradio aufgebaut hier im Ort und die Leute sind inzwischen Anfang 20 von dieser Schule und einige dieser Schule sind also jetzt in dieser Technikgruppe. Naja, also mit 2 Stunden werden wir im nächsten Jahr anfangen. Das wird also eine stabile Zeit sein. Damit sind wir wiederkehrend und wieder auffindbar. Ja, das wird sich dann, denke ich, so im 2-Monats-Rhythmus steigern, sodass wir eines Tages so sind wie ja, Radio Free FM vielleicht oder Radio Korax. Das ist jedenfalls das Ziel oder besser gesagt der bescheidene Traum. Es gibt die Frage nach Unterstützung, die ihr braucht. Die würde ich aber hinten anstellen, weil sie tatsächlich nicht relevant ist für einen Aufnahmeantrag in den Bundesverband Freier Radio. Da kann ich aber gerne sagen, es ist vielleicht die Gelegenheit, mich zu bedanken bei Radio Free FM, bei Sabine Fratzke, die ich also oft genervt habe, wenn es um irgendwelche Formalitäten ging. Wie schreibt man Anträge etc.? Wie formuliert man das? Wie muss man jenes verstehen? Hat immer ein offenes Ohr gehabt. Genauso war ich vor ungefähr einem Jahr in Ulm, durfte bei Timo übernachten, habe also wirklich schon fast eine königliche Aufmerksamkeit gekriegt. An dieser Stelle dafür also wirklich nochmal vielen, vielen Dank. War wirklich eine sehr schöne Zeit. Ich berichte darüber immer wieder, wenn wir zusammen sind als Radiokollektiv. Wir werden sicherlich bald wieder fragen, ob wir nach Ulm türmen dürfen. Anschreiben liegt vor, inklusive der Anerkennung der Charta des Bundesverbands der Freien Radios. Was es braucht jetzt, ist tatsächlich euer Votum dafür oder eben dagegen oder enthaltend, ob Radio Ginseng als 34. Radio in den Bundesverband der Freien Radios aufgenommen werden soll. Ich bitte jetzt alle Radios, die dafür sind, dass Radio Ginseng in den Bundesverband der Freien Radios aufgenommen wird, um ein Plus. Ich komme auf 19 Gesamtstimmen, 16 Ja, 3 Enthaltungen. Ich auch. Also Uli, Radio Ginseng, herzlich willkommen im Bundesverband der Freien Radios. Ihr seid hiermit aufgenommen mit 16 Ja-Stimmen bei 3 Enthaltungen. Ce sera tout à fait comme à la radio. Ce ne sera rien, rien que de la musique. Ce ne sera rien, rien que des mots, des mots. Des mots comme à la radio. Ça ne dérangera pas, ça n'empêchera pas de jouer aux cartes. Ça n'empêchera pas de dormir sur l'autoroute. Ça n'empêchera pas de parler d'argent. Ce sera tout à fait comme à la radio. Ce ne sera rien, juste pour faire du bruit. Le silence est atroce. Quelque chose est atroce aussi. Entre les deux, c'est la radio. Tout juste un peu de bruit pour combler le silence. Tout juste un peu de bruit et rien de plus. Tout juste un peu de bruit, n'ayez pas peur, ce sera tout à fait que... sur les routes. À cette minute, un médecin alcoolique jurera au-dessus du corps d'une jeune fille et il dira: elle ne va pas me claquer entre les doigts, la garce. À cette minute, cinq vieilles dans un jardin public entameront la question de savoir s'il est moins 20 ou moins 5. À cette minute, des milliers et des milliers de gens penseront que la vie est horrible et ils pleureront. À cette minute, deux policiers entreront dans une ambulance et ils jetteront dans la rivière un jeune homme blessé à la tête. À cette minute, une vieille dame ivre-morte gémira seule au dernier étage sous son lit et ne pourra plus bouger. À cette minute, un Espagnol sera bien content d'avoir trouvé du travail. Mais n'ayez pas peur. On sait ce que c'est que la radio. Thank you. la musique, juste des mots, des mots. Thank you.